Arbeit prekär, jetzt auch in der Mittelschicht. Warum unser Leben nicht mehr wie das der Beimers und der Drombus funktioniert. Wenn Sie dieses Buch lesen, dann sind Sie wahrscheinlich mit einer dieser Fernsehfamilien groß geworden. Den Drombus, den Wiecherts von nebenan, den frechen Knirpsen aus Ich heirate eine Familie oder natürlich den Beimers aus der Lindenstraße. Womöglich sogar mit mehreren davon. In den 80ern waren sie omnipräsent, diese glücklichen Mittelschichtsgesichter. Schließlich war das Angebot an Unterhaltungsprogramm damals nicht sonderlich groß. Also diskutierte montags ganz Deutschland, vielleicht sogar auch Österreich und die Schweiz, wenn in einer der öffentlich-rechtlichen Bildschirmgemeinschaften am Wochenende wieder Ungeheuerliches vorgefallen war. Vielleicht hatte sich Lindenstraßensohn Benny Beimer gerade von seiner aktuellen Freundin getrennt, sein Vater Hans hatte Ärger bei der Arbeit oder womöglich hatte sich Mutter Helga mal wieder zur Beruhigung über irgendwelche Familienprobleme Spiegeleier in die Pfanne hauen müssen. Gemeinsam war all diesen Fernsehfamilien, dass ihre Welt, zumindest aus heutiger Sicht betrachtet, absolut funktionierte. Die Väter berufstätig, die Mütter Hausfrauen. Und trotzdem reichte das Einkommen aus, um damit eine Familie mit zwei oder mehr Kindern gut über die Runden zu bringen. Und nicht nur das. Es reichte auch noch, wie bei den Wiecherts von nebenan, um ein großzügiges Eigenheim zu kaufen, das dann dank einer Erbschaft sogar noch früher als geplant abbezahlt war. Oder zumindest, wie in der Lindenstraße, um in einer geräumigen Wohnung in Innenstadtlage zu leben und drei Kindern musikalische Frühförderung und sportliche Hobbys finanzieren zu können. Und das, obwohl Vater Beimer Sozialarbeiter war und als Beamter im Sozialamt der Stadt München angestellt war. Nur Sozialarbeiter, müsste man nach heutigen Standards wohl sagen. Die Fernsehfamilien von damals waren Kitsch, aber sie haben nachhaltig das Bild dessen geprägt, was wir Deutschen unter Mittelschicht verstehen. In vielen Köpfen steckt heute die unerschütterliche Vorstellung, ein zufriedenes, erfülltes Leben bestehe aus einem abbezahlten Eigenheim, dazu einem oder besser zwei Mittelklassewagen, mindestens einmal jährlich Familienurlaub und bei all dem noch der Möglichkeit, Geld fürs Hochschulstudium der Kinder zurücklegen zu können. Ein solides Leben, nicht zu arm und nicht zu reich. Das Bild gab es natürlich nicht nur im Fernsehen, sondern auch in der echten Welt. Wenn ich mit Freunden und Arbeitskollegen über dieses Thema rede, höre ich häufig solche Erzählungen über ihre Familiengeschichten, ihre Eltern. Es sind Geschichten von Lehrerhaushalten, in denen ein einzelner, berufstätiger, auf Lebenszeit verbeamteter Elternteil seiner Familie ein sorgenfreies Leben ermöglichen konnte. Von kleinen Handwerkern, die selbstverständlich Reihenhäuser mit Gärten finanzieren konnten. Von Vätern, die sich dank ihrer Arbeitsverträge beim Rundfunk nie wieder Sorgen über die Zukunft machen mussten. Die Mittelschicht ist ein typisch deutsches Ideal. Die Verheißung dessen, einen Zufriedenheitsgrad in seinem Leben erreichen zu können, der dann ein Leben lang erhalten bleibt. Ein Lebensstil, der den Glücklichen, die dazugehören, nicht mehr zu nehmen sei. Das Bild von dieser Mittelschicht steht aber für noch viel mehr als das. Die große Mitte der Gesellschaft, die finanzielle Absicherung erreicht hatte, bildete die Pfeiler der Wohlstandsgesellschaft im Wirtschaftswunder Deutschland und noch lange danach. Erst wer seine Schäfchen im Trockenen hatte, dem blieben schließlich Zeit und Muße, sich auch sozial zu engagieren, zu spenden, an andere zu denken. Der wählte CDU und SPD, die Volksparteien, weil im Grunde doch alles in Ordnung war und auch genauso bleiben sollte. Der war Mitglied in der Gewerkschaft, weil diese Organisationen damals selbstverständlicher Teil der Gesellschaft waren. Die Gewerkschaften sorgten dafür, dass man auch weiterhin als Arbeiter oder Angestellter am Wirtschaftswachstum angemessen beteiligt wurde. Und als Arbeiter oder Angestellter setzte man sich mit seiner Mitgliedschaft dafür ein, dass auch weniger gut Situierte die Chance zum sozialen Aufstieg haben sollten. Das machte ja nichts, fand man damals. Wenn es anderen besser gehe, nehmen sie einem selbst schließlich nichts weg dadurch. Im Gegenteil. Die Hoffnung durch eigene Leistung, unterstützt durch Bildungs- und Fördermaßnahmen des Sozialstaats, aufsteigen zu können und sich so einen Platz in der wirtschaftlichen Mitte der Gesellschaft sichern zu können, war eines der Grundversprechen der deutschen Demokratie. Schon kurz nach der Gründung der Bundesrepublik 1953 hatte ein bekannter Soziologe, Helmut Schelsky, einen Begriff für diese neue deutsche Sozialstruktur geprägt, in der es jedem möglich sein sollte, sich durch eigene Leistungskraft durch die Schichten zu bewegen. Die nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Schelsky malte das Bild einer modernen, egalitären Gemeinschaft, in der die alten Modelle der Klassenzugehörigkeit nach zwei Weltkriegen keinen Platz mehr haben sollten. Seine Ideen waren ein Zeichen der Zeit. Schließlich wollten die Deutschen um keinen Preis, dass die verkrusteten Ständestrukturen wieder zurückkehren könnten. Und schließlich hatte der Wirtschaftsminister und spätere Bundeskanzler Ludwig Erhard, der Vater der sozialen Marktwirtschaft, gerade die Maxime des Wohlstands für alle ausgerufen. Und die wirtschaftliche Mitte des Landes war seine wichtigste tragende Säule. Mittelschicht bedeutete damals auch Zusammenhalt. Eine Nachbarschaft, in der alle im gleichen Betrieb arbeiteten, sei es in einer Zeche im Ruhrgebiet, sei es bei der Post oder Eisenbahn, die ihren Mitarbeitern Reihenhäuschen gebaut hatten. Oder sei es in einer ganz normalen Neubausiedlung, in die junge Familien mit ähnlichen Lebensmodellen einzogen. Man stand füreinander ein. Mittelschicht bedeutete auch gute Nachbarschaft, Wertegemeinschaft. Mit der Verheißung, selbst weiter aufsteigen zu können. In die gehobene Mittelschicht mindestens und wenn es gut liefe, vielleicht sogar in die Oberschicht. Niemals aber fürchtete man damals, sozial abzusteigen. Was man sich einmal verdient und erarbeitet hatte, das blieb. Und diese Gewissheit verlieh der Mittelschicht, diesem Rückgrat der Bundesrepublik, das Selbstbewusstsein, das sie brauchte, um politisch stabil zu bleiben. Immun gegen Populismus, weil es wenig gab, vor dem man sich fürchten musste. Doch das ist Vergangenheit. Die Welt hat sich gewandelt, sie ist näher zusammengerückt und sie scheint sich schneller zu drehen, weil wir heute innerhalb von Stunden an fast alle Orte dieser Welt fliegen und uns über das Internet mit Menschen auf dem Globus in Sekundenschnelle austauschen können. Sie ist globalisiert und digitalisiert und das hat unsere Welt auf den Kopf gestellt, mit guten und mit schlechten Folgen. Unserem Konsum sind heute kaum noch Grenzen gesetzt. Wir trinken Wasser von den Fiji-Inseln, essen Himalaya-Salz, tragen Sneakers, die in Indien genäht werden. Viele von uns leben deutlich bequemer, machen Homeoffice, schauen zwischendurch Netflix und müssen uns eigentlich nur noch aus dem Lounge-Sessel erheben und unseren Skype-Call unterbrechen, wenn der Paketbote oder der Essenslieferant klingelt. Dieser Wandel hat aber auch eine Kehrseite. Viele Aspekte unseres Lebens sind deutlich unbequemer geworden. Viele von uns arbeiten auf eigene Rechnung. Als Freelancer müssen sie sich um die Aufträge selbst bemühen, jeden Tag aufs Neue Kunden überzeugen und sich selbst bestmöglich verkaufen. Die Staatsdiener unter uns sind oft nicht mehr verbeamtet, die Verträge laufen auf Zeit. Es wird schwieriger, sein Leben zu planen. Wer gibt schon jemandem einen Mietvertrag, der kein festes Einkommen hat? Der Arbeitsmarkt verliert von Jahr zu Jahr an Beständigkeit und das zehrt am Grundvertrauen der Mittelschicht. Das Grundproblem? Das implizite Versprechen unserer sozialen Marktwirtschaft, dass es für alle automatisch immer nach oben gehe, kann diese Marktwirtschaft heute nicht mehr einlösen. Anstatt hoffnungsvoll nach oben zu schauen und darauf zu vertrauen, dass man sich nächstes Jahr mehr leisten können wird, vielleicht ein neues Auto oder eine größere Wohnung, schielen viele von uns ängstlich nach unten und fragen sich, wie lange geht das noch gut? Selbst Uni-Abschlüsse sind kein Garant mehr für ein stetiges Einkommen. Und auch bei jenen, die noch ein stabiles Gehalt haben, schrumpft das verfügbare Einkommen. Der gesellschaftliche Fahrstuhl sei stecken geblieben. So umschrieb es vor ein paar Jahren ein bekannter Sozialforscher, Oliver Nachtwey von der Universität Basel. Anstatt in einer Aufstiegsgesellschaft leben wir nun gefühlt in einer Abstiegsgesellschaft. Das liegt auch daran, dass die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufstiegschancen junger Menschen heute wieder deutlich geringer sind als noch in den 80er Jahren. Was aus jemandem wird, zeigte kürzlich das gewerkschaftsnahe Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut, hängt in Deutschland heute wieder vom Sozialstatus der Eltern ab, übrigens spürbar stärker als in anderen Ländern. Es scheint, als bewegten wir uns zurück, in Richtung der Zeiten von Adam Smith, der schon Mitte des 18. Jahrhunderts konstatierte, die soziale Herkunft eines Menschen entscheidet über seine Zukunft. Dieser Vertrauensverlust der Bürger ist ein Fakt. Forscher können ihn beweisen. Die Universität Paderborn und die Hans-Böckler-Stiftung etwa machten in einer 2018 veröffentlichten Studie in Umfrageergebnissen sichtbar, dass fast jeden zweiten Deutschen die Angst quält, dass sich sein Lebensstandard verschlechtern könne. Und das trotz boomendem Arbeitsmarkt. Selbst unter Topverdienern geht demnach die Angst um, abzusteigen. Die Gefühlslage ist fragil. Der bekannte Wirtschaftswissenschaftler Dennis Noah, ehemaliger Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, lieferte dazu in einem Interview Ende 2018 eine einleuchtende Erklärung. Die Globalisierung, die Digitalisierung und der damit verbundene, immer schnellere Wandel nehmen den Menschen das Gefühl von Sicherheit und geben ihnen das Gefühl, nicht mehr Herr ihres eigenen Lebens zu sein. Das ist eine große Belastung. Insbesondere die Mittelschicht steht unter enormem emotionalem Druck. Doch woran liegt es, dass so viele meinen, ihre eigene Zukunft nicht mehr im Griff zu haben, sie gestalten zu können? Ein Grund ist offensichtlich. Der Staat setzt in den letzten Jahren immer mehr auf Eigenverantwortung, auf Eigenleistung, während gleichzeitig die Einkommen unsicherer werden. Zum Beispiel in der Kranken- und Pflegeversicherung. Für Kassenleistungen, die früher übernommen wurden, Brillen oder Zähne etwa, muss man zu- oder selbst zahlen oder sich zusatzversichern. Wer pflegebedürftig wird, muss hoffen, vorher genügend Geld auf die hohe Kante gelegt zu haben, um sich einen Heimplatz oder einen ambulanten Pflegedienst leisten zu können. Wenn aber doch die Einkommen immer unsicherer werden, wie soll man all diese zusätzlichen Ausgaben und Unwägbarkeiten stemmen können? Indem der Wohlfahrtsstaat immer mehr Leistungen zurücknimmt, schürt er die Unsicherheit der Mittelschicht. Auch wenn es in vielen Köpfen weiterlebt. Das Bild von der Familie, in der es für ein gutes Auskommen reicht, wenn nur ein Elternteil arbeitet, hat mit der Realität so gut wie nichts mehr zu tun. Das Institut der Deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass nicht mal mehr 10% aller deutschen Familien diesem Bild entsprechen. Der weit überwiegende Teil der Familien hat zwei Verdiener, Mutter und Vater. Natürlich wollen die meisten von uns in einem emanzipierten Land nicht zurück in eine Welt, in der nur der Vater arbeitet und die Mutter zu Hause bleibt, auch ich nicht. Der moderne Traum vom Familienglück ist der, dass beide Eltern arbeiten und sich selbst verwirklichen. Aber es für ein gutes Auskommen reicht, wenn beide vielleicht nur 80% arbeiten. Das gibt es aber viel zu selten, auch weil es für viele Familien finanziell nicht funktioniert. Die Mittelschicht aus dem Vorabendprogramm von ARD und ZDF gibt es nicht mehr. Globalisierung und Digitalisierung haben sie erledigt. Die Auswüchse eines überbordenden Kapitalismus, der in der sozialen Marktwirtschaft zurzeit viel eher Markt als sozial ist, haben das ihre dazu getan. Die grundlegende Annahme der Marktwirtschaft, auch der deutschen, in der dieser Markt eigentlich durch soziale Maßnahmen abgefedert werden soll, ist, dass die Gesetze des Marktes für alle Lebensbereiche gelten sollten. Und somit auch für den Arbeitsmarkt. Dieser Logik folgend kann jeder Einzelne seine Arbeitskraft besser verkaufen, indem er sie einfach billiger anbietet, als dies der Wettbewerb tut. Und in einer globalisierten Welt halten es viele Arbeitgeber, zu viele Politiker und sogar viele von uns in unserer Rolle als Konsumenten für unumgänglich, an vielen Stellen sogar billiger zu sein als die Konkurrenz aus dem Ausland. In Wahrheit aber ist dieser unbedingte Glaube an die Gesetze des Marktes gefährlich, denn er führt uns in die Irre. Wir gewöhnen uns daran, dass Arbeit immer billig sein muss. Und dass wir selbst immer weniger fordern können für das, was wir leisten. Während andererseits die Preise für das, was wir zum Leben brauchen, in teils unkontrollierte Höhen steigen. Wenn wir uns mit den Beimers vergleichen, Eine Mietwohnung für eine fünfköpfige Familie mitten in der Münchner Innenstadt, vom Gehalt eines allein verdienenden Sozialarbeiters? Wohl kaum. Mieten ist teurer wie nie. Eltern mit guten Jobs müssen sich abstrampeln, um überhaupt über die Runden zu kommen. Wer nicht an den Stadtrand oder in einen Vorort ausweichen will, drängt sich oft über Jahre hinweg mit seinen Kindern auf viel zu kleinem Raum zusammen. Viele leben in Wohnprovisorien, immer in der Hoffnung, jemand aus der Nachbarschaft möge von jemandem hören, der von jemandem gehört hat, dass vielleicht doch noch irgendwo in der Gegend eine bezahlbare Wohnung frei werden möge, die noch keinem amerikanischen Hedgefonds gehört. Finden Sie dann tatsächlich irgendwann einmal eine solche Wohnung, tun sich neue, unerwartete Probleme auf. Die Mutter ist vielleicht Lehrerin, aber in befristetem Beschäftigungsverhältnis. Der Vater womöglich freischaffender Grafikdesigner, der sich von einem Auftrag zum nächsten hangelt. Wer würde einer solchen Familie einen Mietvertrag geben? Die Miete mag nur ein Beispiel sein, das sich aber in immer mehr Zusammenhängen widerspiegelt. Die Gleichung, man brauche sich nur anzustrengen, dann komme der Erfolg, auch der finanzielle von allein, geht immer häufiger nicht mehr auf. Zwar strengen die meisten sich mindestens ebenso an wie früher, aber sie kommen mit ihrer Arbeit nicht mehr so leicht auf einen grünen Zweig. Mit dem Ergebnis, dass viele von uns mit einer latenten Abstiegsangst leben, anstatt in der Hoffnung, weiter auf der Gesellschaftsleiter aufsteigen zu können. Willkommen in der neuen Mittelschicht, in der man von seiner Arbeit nicht mehr gut leben kann. Zumindest dann nicht, wenn man auch noch wohnen will und Kinder versorgen muss.